Das sind die aktuellen Themen. Eisbahn wieder geschlossen, GBN spendet 2500 Euro und Liebenau trifft auf Himmelstür. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes, guten Morgen. Das niedersächsische Sozialministerium stellt 1 Million Euro für die Flüchtlingshilfe zur Verfügung. Das Geld soll für einen unbürokratischen Ausgleich von Auslagen sorgen, die bei der ehrenamtlichen Arbeit mit Flüchtlingen entstehen. 900.000 Euro gehen an Wohlfahrtsverbände und die Koordinierungsstellen. Weitere 100.000 Euro stehen für Sprachlehrbücher zur Verfügung. Wer helfen möchte, soll nicht aus finanziellen Gründen daran gehindert werden, so der heimische Grünabgeordnete Helge Limburg. Das Wohnungsunternehmen GBN hat gestern eine Spende von insgesamt 2500 Euro für wohltätige Zwecke übergeben. 5 Institutionen erhalten je 500 Euro. Die Fördervereine der Friedrich-Ebert- und der Nordertor-Schule, die Herberge zur Heimat, die Ambulante Hilfe Nienburg und das Dasein Hospiz. Mehr dazu von Geschäftsführer Klaus Vollmer. Wir hatten damit letztes Jahr angefangen, weil wir uns als GBN von den Weihnachtsgeschenken verabschiedet haben, die wir unseren Geschäftspartnern haben zukommen lassen. Wir reden über insgesamt 2500 Euro. Das Geld kommt auf der einen Seite direkt von der GBN als Wohnungsunternehmen als Spende und auf der anderen Seite ist es bei uns auch immer üblich, im Rahmen der Weihnachtsfeier unter den Mitarbeitern zu sammeln und das dann einem karikativen Zweck zugutekommen zu lassen. Und diese Sachen haben wir jetzt zusammengepackt und haben dann die 2500 Euro an 5 Einrichtungen gleichmäßig verteilt. Die Eisbahn in Nienburgs Innenstadt musste nach nur 5 Tagen wieder schließen. Dazu entschloss sich Betreiber Marek Jewiatz am Donnerstagmittag. Grund dafür waren die warmen Temperaturen, die die Eisbahn in ein Schwimmbad verwandelt hatten. Um das verbliebene Eis noch zu retten, deckten die Mitarbeiter die Fläche vor der Martinskirche mit weißen Planen ab. Wenn das Wetter mitspielt, will Jewiatz die Eisbahn am heutigen Freitag ab 12 Uhr zum Moonlight Shopping wieder öffnen. Ob die Eisbahn dann regelmäßig geöffnet bleibt, hängt vom Wetter ab. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Handballer des Verbandsligisten SV Aue Liebenau treffen am Samstag auf den TuS GW Himmelstür. Liebenau will in der bislang erfolgreichen Hinrunde mit einem Sieg in die Winterpause gehen. Himmelstür steht in der Tabelle 4 Plätze hinter Aue auf dem 10. Rang. Trainer Carsten Thomas ist optimistisch. Wir wollen natürlich gerne 2 Punkte holen. Wird nicht einfach. Ich glaube, die stehen zurzeit so ein bisschen unter Wert da. Jetzt ja noch Oberliga gespielt. Haben sich auch nicht groß verändert von den Leuten her. Aber ist noch nicht so rund gelaufen. Das ist sicherlich eine Mannschaft, die wir schlagen können. Das wäre natürlich ein optimaler Abschluss für eine so schon ganz gelungene Hinrunde. Und wenn wir das jetzt noch schaffen könnten, dann sieht es, glaube ich, auch ganz gut aus. Mit einem Sieg könnten sich die Liebenauer reichlich Luft zu den Abstiegsplätzen verschaffen. Beginn der Begegnung ist Samstag um 16.45 Uhr. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.